conto è uno sportivo. Tutto quello che fai, politica, le idee che c'hai, come quello che vuoi ottenere. Quindi anche chi dice io non faccio politica, in quel momento sta facendo una scelta politica anche lui. Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben, auf dass uns 1-2% gehören und Tausende uns würdig sind? Meint ihr nicht, wir könnten uns in Äther braten lassen und bis zum letzten Tropfen den Verpackungshandel frönen? Wir könnten, aber meint ihr nicht, wir könnten unsere Züge zigtausendfach in falschen Farben weltbewegen scheinen lassen? Meint ihr nicht, wir könnten uns vergolden auf 40 Sprossen für unters Volk gebrachte Massen viele Monde thronen? Wir könnten, aber meint ihr nicht, wir könnten es signieren, vielleicht sogar auch resignieren und dieses Land gleich Eintagsfliege nur auf und ab und ab und auf bespielen, um später dann zurückzukehren, ganz aufgedunsen, längst vergessen, nur noch kleine Kreise ziehen? Wir könnten, aber... Way behind.